auf, Gläubige! Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder! Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder! Auf Gläubige singen die lieblichen Lieder. Auf. Euch scheinet ein herrlich erneuertes Licht. Auf Gläubige singen die lieblichen Lieder. Singet die lieblichen Lieder. Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder. Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder. Euch Lieblichen Lieder. auf, auf!